B. Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Guten Tag, Sie wünschen? Guten Tag, Sie wünschen? Guten Tag, ich hätte gern 100 Gramm Bergkäse. Guten Tag, ich hätte gern 100 Gramm Bergkäse. Welchen Käse bitte? Welchen Käse bitte? 100 Gramm Schweizer Bergkäse, bitte. 100 Gramm Schweizer Bergkäse, bitte. Darf es sonst noch etwas sein? Darf es sonst noch etwas sein? Nein, danke. Was macht das? Nein, danke. Was macht das? 4,80 € bitte. 4,80 € bitte. Wie bitte? 4,80 € für 100 Gramm? Ich möchte 100 Gramm und kein Kilo. Wie bitte? 4,80 € für 100 Gramm? Ich möchte 100 Gramm und kein Kilo. Ja, 100 Gramm Schweizer Bergkäse kosten 4,80 €. Ja, 100 Gramm Schweizer Bergkäse kosten 4,80 €. Das ist aber teuer. Hier, bitte. Das ist aber teuer. Hier, bitte. Danke. Auf Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen.